bis ein Schatten am Tage und in der Nacht ein Licht. Du lebst in meiner Klage und stirbst im Herzen nicht. Wo ich mein Zelt aufschlage, da wohnst du bei mir dicht. Du bist mein Schatten am Tage und in der Nacht mein Licht. Finde ich von dir Bericht. Du lebst in meiner Klage und stirbst dem Herzen nicht. Du bist mein Schatten am Tage und in der Nacht mein Licht. Du lebst in meiner Klage und stirbst im Herzen.